ich würde immer ein kaltblütiges, brutales Monster bleiben. So etwas Schreckliches zu tun, das ist herzlos, kalt und schließlich menschlich. Level up.